Okay, Mary and I had the fun of going to Belarus. Mary und ich hatten die Freude, einfach nach Belarus fliegen zu können. Spending time with one of our sister churches in Russia. Dort Zeit mit einer unserer Schwestergemeinden zu verbringen. It's not Russia, it's in Belarus. In Weißrussland. Yeah, it's different. In Weißrussland, Belarus. And they're just such a beautiful group of people. They all love God. Das ist so eine wunderbare Gruppe von Leuten. Sie lieben Gott so sehr. And it's gotten easier there now. It's not as difficult to go there. Es ist ein bisschen leichter geworden. Man kann jetzt ein bisschen leichter dort leben. It's just easier through the border and everything. Alles ist ein bisschen einfacher geworden. I think ever since the hockey championship, they've just loosened up. Ich glaube, es ist ein bisschen seit der Eishockey-Weltmeisterschaft. Es ist ein bisschen alles entspannter. Ever been to Minsk? That is such a beautiful city. Wow. War das schon mal in Minsk? Das ist einfach eine wunderschöne Stadt. Especially on New Year's with all the lights everywhere. Insbesondere praktisch zum Neujahrsabend mit der ganzen Beleuchtung dort. We went 200 kilometers north of Minsk somewhere up in the forest somewhere. Wir sind etwa 200 Kilometer nördlich gefahren, irgendwo dort in den Wäldern. Had a nice quiet, well not quiet, but a nice quaint New Year's with about 25 people. Und wir hatten so mit 25 Leuten einfach ein Neujahr gefeiert. So I have a little video we can show. Und ich habe auch ein kleines Video, was ich dazu zeigen kann. Of course. Natürlich. That was a great time. Yeah. My favorite line was Neponimaim. I don't understand. Meine Lieblingszeile war: People, no one speaks really English, no one speaks German. Niemand spricht Englisch, keiner spricht Deutsch. And people start talking Russian to you and die Leute fangen an, dich mit Russisch anzusprechen. You say Neponimaim. Und sie sagen Neponimaim. They keep talking, you say Neponimaim. Und du sagst immer das Gleiche. They just keep talking and talking, you say, I said Neponimaim. Neponimaim. Ich verstehe nichts. You understand? They don't understand. Ich verstehe nichts, ich verstehe nichts. We had a great time. We prayed for people and laid hands on people and wir haben Leute gebetet, wir haben ihnen die Hände aufgelegt. Very sweet time. Das war eine sehr, sehr wunderbare Zeit. We're looking forward to going back. We're looking very much forward to going back. Oh, wir warten schon drauf, wieder zu kommen. We got to see their church in the city. Wir haben ihre Gemeinde gesehen in der Stadt. And it's they're renting the former Baptist church. Das ist die frühere Baptistengemeinde, die sie jetzt mieten. The Baptists have now built a big church. Die Baptisten haben eine größere Gemeinde gebaut. Renting their smaller facility so können sie ihren kleineren Räumlichkeiten so mieten. It's a great place to grow. Und das ist ein großartiger Ort, wo sie einfach wachsen können. And they said to me, everyone who visits our church says the same thing about our church. Sie haben uns gesagt, jeder, der unsere Gemeinde besucht, sagt immer das Gleiche eigentlich. They are the church that's free. There's just freedom. Sie sind eine Gemeinde, die wirklich frei ist, die Freiheit hat. And they said, so where'd you learn that? Wo habt ihr das gelernt? And they said, from you. Von dir. From all the seminars that we've been doing in Russia. Von den Seminaren, die wir gemacht haben in Russland. They always come up to Kaliningrad. Sie kommen immer nach Kaliningrad. And freedom is just our number one characteristic, right? Freiheit ist eins der Charakteristika, die wir ganz oben stehen haben. Galatians 5:1. Galater Kapitel 5 Vers 1. It is for freedom that Christ set us free. Es ist doch wegen der Freiheit, die euch Christus frei gemacht hat. And Christians go from freedom back into bondage. Und sie gehen Christen aber doch immer wieder von der Freiheit hinein in eine Knechtschaft. Into some other form of bondage. In andere Formen der Knechtschaft. To some other form of religion. Und wieder eine andere Form der Religion. From one side of Christianity to another side. Von einer Seite des Christentums zur einer anderen Seite and des Christseins. Selling out on their freedom. Und so verkaufen sie oder verkaufen for die ihre Freiheit. Applause of men. Und es geht dann nur um den Applaus von Menschen. Because there's a religious system that wants to manifest itself in every one of us. Da gibt es ein religiöses System, was sich da manifestieren möchte in jedem einzelnen von uns. It's in the heart. It's in the world. Es befindet sich im Herzen. Es befindet sich in der Welt. It creeps into the church. Und es schleicht sich so ein in die Gemeinde. Paul said in the book of Galatians that Paulus sagt im Galaterbrief, brethren from Jerusalem came to spy out our freedom. Es kamen da Geschwister aus Jerusalem, die nur gekommen sind, um unsere Freiheit da auszuspähen. Because they heard that the Gentile churches were free. Denn sie haben gehört, dass die heidnischen Gemeinden frei waren. We have to go see what kind of freedom they have. Na, das müssen wir uns mal anschauen, was für eine Freiheit sie da haben. And they would come in the midst and they would spy out their freedom. Und sie haben sich hineinbewegt in ihre Mitte, um einfach ihre Freiheit auszuspionieren. Jesus said, Jesus sagt, John 8:31-32. in Johannes Kapitel 8, Vers 31 und 32. If you know the truth, wenn ihr die Wahrheit wisst, the truth will set you free. Dann wird euch die Wahrheit freisetzen. 2. Corinthians chapter 3, 2. Korinther Kapitel 3, verse 18, Vers 18, where the Holy Spirit is, wo der Heilige Geist ist, where the Spirit of the Lord is, der Geist des Herrn, there's freedom. Da ist Freiheit. That freedom needs to be such a characteristic of the fellowship of the body of Christ. Und diese Freiheit muss einfach ein Merkmal sein der Gemeinschaft im Leib Christi. A freedom from having to prove to you or anybody. Freiheit davon, irgendetwas jemandem beweisen zu müssen. That I'm okay with God. Dass es mir jetzt gerade gut geht mit Gott. I don't have to jump through hula hoops for you. Ich muss ja nicht irgendwo durch einen Hula-Hoop durchspringen für dich. Here comes them. How do I act when they're around? Oh, wie mache ich das jetzt? Jetzt sind sie da. Praktisch, wie mache ich das? Oh, ja, ich weiß schon. I don't have a Bible. Oh, where's the Bible? Quick. Ganz schnell, schnell. Who are they? Oh. Wer sind sie? How do I act when they're around? Wenn die da waren sind. How do I act when they're around? Wenn die kommen. And suddenly we're just playing a religious game. Also spielen wir ein religiöses Spiel. For the applause of men. Und es geht nur um den Beifall der Menschen. But not for the applause of God. Aber es geht nicht um den Beifall Gottes. Now the whole essence of the new covenant we talked about last week. Und der Kern dieses neuen Bundes, das Wesen, is freedom. Ist Freiheit. Let's go to slide one. Gehen wir zum Dia 1. This is coming from Jeremiah 31:33. Es kommt aus Jeremia 33. It's quoted in Hebrews 8:10. Es wird zitiert im Hebräer Kapitel 8, Vers 10. And this is prophesied hundreds of years before. Und das ist hunderte von Jahren zuvor verheißen worden. For this is the new covenant that I will make. Denn dies ist der neue Bund, den ich errichten werde. I will put my laws in their minds. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn. I will write them on their hearts. Und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. I will be their God. Und ich werde ihnen Gott. And they shall be my people. Und sie werden mir mein Volk sein. And that's fulfilled when Jesus died on the cross. Und das hat die Erfüllung gefunden, als Jesus am Kreuz starb. And released the Holy Spirit. Und als er den Heiligen Geist freigesetzt hat. On Pentecost. Zu Pfingsten. To come into our hearts. Um in sein Herz hineinzukommen. Romans 5:5. Römer 5 Kapitel. Says that 5, the love of God. Vers 5. Dass die Liebe Gottes. Is shed abroad in our hearts. Ausgegossen ist in unsere Herzen. Through the Holy Spirit that was given to us. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. And suddenly. Und plötzlich. The new covenant. Der neue Bund. Has taken on reality. Ist dieser neue Bund Wirklichkeit geworden. It's a covenant between the Father, Son, and the Holy Spirit. Es ist ein Bund zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. On our behalf. Zu unserer Gunsten. The Father planned it. Der Vater hat es geplant. The Son executed. Der Sohn hat es ausgeführt. Redemption. Die Erlösung. And the Holy Spirit is now living it out inside of us. Und der Heilige Geist lebt es jetzt aus in uns. This is so contrary. Das ist so ein Kontrast. To the covenant of the law. So ein Gegenteil oder Gegensatz zu dem Bund des Gesetzes. It's so contrary. Es ist ein totaler Gegensatz zu dem Alten Testament. The covenant with the law with Moses. Dem Bund des Gesetzes mit Mose. It had no power in it for us to do anything. Denn in diesem Bund war keine Macht drin, die uns geholfen hätte. It was just requirements written on stone. Das waren einfach Forderungen, die in Stein gemeißelt wurden. But now God would write them on human hearts. Nun schrieb Gott sie aber auf menschliche Herzen. And God would do it inside of us. Und so würde Gott es jetzt tun in uns. That's why Paul said in Acts 20:32. So hat Paulus gesagt in Apostelgeschichte 20, Vers 32. I commend you. Ich empfehle euch. I commend you to the word of his grace. Ich empfehle euch seinem Wort der Gnade. Because the word of his grace is. Denn das Wort der Gnade ist. God works in you. Gott wirkt in uns. It is God who works in you. Es ist Gott, der in euch wirkt. That's the new covenant. Das ist der neue Bund. God is now working in us. Gott wirkt jetzt in uns. To both will and to do of his good pleasure. Beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. And it's so easy. Und es ist so leicht. To fall away from this. Davon irgendwo abzudriften. Read the book of Galatians. Schaut mal hinein in den Galaterbrief. Paul says you've fallen from grace. Ihr seid abgefallen von der Gnade, sagt er. Not that you've lost your salvation necessarily. Nicht, dass ihr eure Errettung verloren hättet. Not that you've lost your salvation at all. Nicht mal, dass ihr sie überhaupt verloren habt. But you've lost the fact that grace is now operating in your life. Aber ihr habt die Tatsache irgendwo aus der Sicht verloren oder verloren, praktisch, dass Gnade in eurem Leben funktioniert und handelt. Galatians 3:1. Wirkt. Galater Kapitel 3, Vers 1. O foolish Galatians. Ihr törichte Galater. Who has bewitched you? Wer hat euch da verzaubert? Answer me this question. Bitte beantwortet mir doch diese Frage. Did you receive the Holy Spirit by doing something or by hearing something? Habt ihr den Heiligen Geist dadurch empfangen, dass ihr etwas getan habt? You began so well. You began so well. Ihr habt doch so gut begonnen. A little leaven leavens the whole lump. Ein wenig vom Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Like who has poisoned you? Wer hat euch da vergiftet? Who's convinced you? Wer hat euch da von etwas anderem überzeugt? To now finish the course in your own strength. Dass ihr jetzt in der Lage wäret, euren Lauf in eurer eigenen Kraft zu verenden. The new covenant is all about God. Der neue Bund, es dreht sich ganz Gott. And this is the process that we'll go through our whole life. Und das ist der Prozess, den wir das ganze Leben durchleben. That we will learn, dass wir lernen, to discern my strength and God's strength. Diesen Unterschied zu erkennen zwischen meiner eigenen Kraft und der Kraft Gottes. We are so full of our own strength. Wir sind so voll von unserer eigenen Kraft. And God disciplines us. Und Gott züchtigt uns. He brings us through circumstances. Er nimmt uns immer wieder durch verschiedene Umstände. And he shows us. Und er zeigt uns dabei. That was not my strength. Das war nicht meine Stärke. It's so easy. It's so easy to start in grace. Dass wir da beginnen in der Gnade. And suddenly I'm doing really well. Und plötzlich geht's mir da sehr, sehr gut. And then the red flags go up. Und plötzlich kommen diese roten Flaggen, werden geschwungen. The way I interact with other people. Die Art und Weise, wie ich mit anderen Leuten umgehe da. The way I look down at somebody. Wie ich auf andere Leute herabschaue. And feel I'm better. Und mir denke, ich sei da besser. Or the way I look up at somebody. Und die Art und Weise, wie ich vielleicht auf andere Leute hochschaue. And feel so insecure. Und mich da so unsicher beifühle. And both of them are red flags. Und beide sind doch eigentlich praktisch Warnlichter, rote Flaggen. That I'm living in an old wineskin. Dass ich in einem alten Weinschlauch lebe. Jesus said you can't put new wine in an old wineskin. Jesus hat gesagt, man kann neuen Wein nicht in einen alten Weinschlauch geben. If you put new wine in an old wineskin, it's gonna burst. Wenn man neuen Wein in einen alten Weinschlauch hineingibt, dann zerreißt er. Because the skin won't stretch. Weil dieses Leder, diese Haut, sich nicht mehr dehnt. And it's a picture of having the old mindset, the mindset of religion, of the law. Und das ist ein Bild dafür, dass man die alte Gesinnung hat, diese Gesinnung des Gesetzes. And receiving New Testament truth in an Old Testament frame of mind. Dass man neutestamentliche Wahrheit da empfangen möchte in einem Rahmen des Alten Testaments. And for me, Christianity is simply an extension of the Old Testament. Und so wird dann praktisch das Christentum nur so eine Erweiterung des Alten Testaments, des Alten Bundes. Just new laws. Neue Gebote. But the problem is the New Testament requirements are much higher than the Old Testament requirements. Das Problem ist, dass die Anforderungen im Neuen Testament viel, viel höher sind als im Alten Testament. So Christianity is not just difficult. So wird das Christentum nicht nur so ein bisschen schwer. It's impossible. Es wird vielmehr unmöglich. Be perfect as your Father in heaven is perfect. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. I think I'll go back to the law. Können wir da vielleicht noch das Gesetz wieder haben? Moses said, Moses sagte, love your neighbor as you love yourself. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. I say, sagt Mose, love your wife. Aber ich sage, liebe deine Frau. Like I love you. Wie ich dich liebe. I think I'll go back to the law. Ich glaube, ich gehe zurück zum Gesetz. The requirements of the New Testament are so much higher. Die Anforderungen im Neuen Testament sind so viel höher. Love as I've loved you. Liebe, wie ich dich geliebt habe. Forgive as I've forgiven you. Vergebe, wie ich dir vergeben habe. See, the only one who can do this is the Holy Spirit. Der Einzige, der es tun kann, ist der Heilige Geist. If we try to do this, wenn wir versuchen, das zu tun, then our Christian life will explode. Our capacity for God will explode. Dann wird unser christliches Leben förmlich explodieren. Unsere Kapazität für Gott wird dann in die Luft gehen. Let's look at slide 2. Schauen wir mal weiter. Romans 3:23. Römer 3, Vers 23. We're all justified as a gift by grace. Denn alle werden umsonst gerechtfertigt. It's a gift from God. Es ist ein Geschenk von Gott. Next slide. Where then is boasting? Wo bleibt das Rühmen? There is none. Es ist ausgeschlossen. And yet what characterizes the Christianity on this planet more than anything. Was ist ein scheinbares Merkmal der Christenheit mehr als alles andere? At times, zumindest zu Zeiten, is the fact that we judge more than anybody. Dass die Tatsache, dass wir vielleicht mehr richten als alle anderen. Because we're convinced we're right. Weil wir dazu denken, wir haben recht. We read the Bible, we say this is definitely the truth. Wir lesen die Bibel und sagen, das ist ganz sicher die Wahrheit. I definitely have the truth. Und damit habe ich die Wahrheit. I'm definitely in the right. Und ganz sicher habe ich hier recht. And from that position, aus dieser Position heraus, we start to judge. Fangen wir an zu richten. But if we comprehend what Jesus did, aber wenn wir begreifen, was Jesus getan hat, that he took our place. Dass er unseren Platz the eingenommen hat. The only reason I'm going to heaven is because of what we see on that slide. Der einzige Grund, warum ich in den Himmel kommen kann, ist wegen dem, was hier veranschaulicht ist auf diesem and that Bild. Slide is not even what Isaiah described. Und dieses Bild ist nicht einmal ansatzweise das, was Jesaja beschrieben he hat. He said Jesus was beyond human comprehension. Und er sagt, Jesus war jenseits menschlichen Begreifens zugerichtet. He was so utterly smashed. Er war so vollkommen zerschlagen. So beaten to a pulp. So geschlagen an diesem Pfahl. You would not have recognized him. Und man hätte ihn nicht wiedererkennen können. It's the only reason we're going to heaven. Das ist der einzige Grund, warum wir in den Himmel gelangen. So where's boasting? Wo ist da der Ruhm? We should be the most humble people who walk this planet. Wir sollten die demütigsten Leute sein, die hier auf diesem Erdboden wandeln. And yet we're not, at times. Und doch sind wir es nicht, because we so drift. Von Zeit zu Zeit. We drift. We follow the religion in our heart. Weil wir driften so ab und wir folgen der Religion, der Religiosität in unserem Herzen. Because my heart, denn mein Herz finds such a home, jetzt irgendwo sein Zuhause in, religion. In der Religion. Because it can boast. So kann es sich rühmen, feel good about itself. Sich dabei gut fühlen, it can control people. Es kann Leute so kontrollieren, it can be controlled. Auch sich unter Kontrolle bringen it lassen, please people. Leute so wie ein Polizeibeamter behandeln and gain points. Und vielleicht so Pluspunkte verteilen, but it's not the new covenant. Aber es ist nicht der neue Bund. For this is my blood of the new covenant, of the covenant. Dies ist mein Blut des Bundes, which is poured out for many. For forgiveness of sins. Das für viele vergossen wird zur that's, Vergebung der Sünden. That's the bottom line. Und das ist da praktisch die Grundlinie. Where then is boasting? Wo bleibt da der Ruhm? There is no place for it. Da gibt es keinen Raum dafür. It's excluded from our experience as a fellowship. Völlig ausgeschlossen aus unserer Erfahrung als eine Gemeinschaft. Going back to the Lord's Supper that we did last week. Wir zurückgehen zum Abendmahl, was wir letzte Woche gefeiert haben. So whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty or liable of the body and blood of the Lord. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein, dafür verantwortlich sein. What's he talking about? Go to the next worüber redet er da? But a man must examine himself. Der Mensch aber prüfe sich selbst. About what? Worin soll ich mich jetzt prüfen? About what my orientation is. Was denn meine Orientierung gerade ist. And it really manifests in relationships. Und das offenbart sich in den Beziehungen. What is my orientation? Is it grace? Wie bin ich da gerade ausgerichtet? Ist das Gnade? Or is it works? Oder Werke? Or law? Gesetz? Is it faith or works? Ist es Glauben? Is it my, oder Werke? Am I establishing my righteousness or living in his? Versuche ich meine eigene Gerechtigkeit aufzurichten oder lebe ich in seiner? Am I living by my wisdom? Lebe ich aus meiner Weisheit or heraus? His wisdom? Oder aus seiner Weisheit? Is this my goodness? Ist das meine Güte gerade? Or his goodness? Oder ist das seine Güte? Is this my generosity? Ist das meine Großzügigkeit? Or his generosity? Oder ist seine Großzügigkeit? Sometimes it's difficult to tell. Manchmal ist es schwierig, das zu unterscheiden. The source of what's coming out of me. Was die Quelle dessen ist, was da aus mir hervorkommt. But the red flag is this. Aber die rote Signalflagge kommt. Pride will always indicate where that just came from. Stolz wird immer anzeigen, wo das gerade herkommt. Because when I know it's the Lord. Denn wenn ich weiß, dass es der Herr ist. Next slide. Then where is boasting? Und wo ist dann das Rühmen? And God disciplines us. Und Gott züchtigt uns. When our orientation is not right. wenn unsere Ausrichtung nicht so richtig ist, then he judges us. Dann fängt er an, uns zu disziplinieren. But he doesn't condemn us, he disciplines us. Aber er tut uns nicht verdammen, er tut uns disziplinieren, züchtigen. He brings us all into situation after situation. Und so bringt er uns in einer Situation nach der anderen. A lifelong process. Es ist ein lebenslanger Prozess of learning. Des Lernens. To trust him. Des Lernens, ihm zu vertrauen. Of learning to give him thanks. Zu lernen, ihm Dank zu geben. In all situations. In allen Situationen. Then where is boasting? Wo bleibt dann der Ruhm? It doesn't exist. It should not exist. Es existiert einfach nicht mehr. Es but sollte nicht existieren. But it does because we so easily drift. Und doch existiert es in einer Weise, weil wir so leichter abdriften können. In Hebrews 10:29. Hebräer Kapitel 10, Vers 29. You see the connection between the New Testament and the Spirit of Grace. Da könnt ihr diese Verbindung sehen zwischen dem Neuen Testament und dem Geist der Gnade. This is speaking to Hebrews. Er spricht zu den Hebräern. How much severe punishment do you think you will deserve who have trampled underfoot the Son of God and has or have regarded as unclean the blood of the covenant and have insulted the Spirit of Grace? Wie viel schlimmere Strafe meint ihr wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? When we insult the Spirit of Grace, wenn wir den Geist der Gnade schmähen, which means we don't recognize, das heißt, wir erkennen nicht an, that it's God, dass es Gott ist. This whole plan is that it would be God who works in people both to will and to do. Der ganze Plan besteht darin, dass es Gott ist, der in Menschen wirkt und das Wollen und das Vollbringen schenkt. And so we lay trips on people. Und so we put people. Legen wir anderen Leuten Lasten auf. And they did it in the New Testament all the time. So Verpflichtungen legen wir ihnen auf. Und haben das die ganze Zeit gemacht im Neuen Testament. The Jews from Jerusalem were following Paul everywhere he went and putting people back in bondage. Die Juden aus Jerusalem, sie verfolgten Paulus regelrecht und haben über die Leute in Knechtschaft gebracht. And it's done by expecting people in their own strength to meet New Testament requirements. Und es geschah, indem sie praktisch von Leuten erwarteten, dass sie in ihrer eigenen Stärke, in ihrer eigenen Kraft praktisch die Anforderungen des Neuen Testaments erfüllen würden. How come you can't love your wife? Wie kann das sein, dass deine Frau nicht liebt? So wie Christus die seine Gemeinde geliebt hat. What's wrong with you? Was ist bei dir verkehrt, bitte? Any discipline? Hast du keine Disziplin? You are a sinful person. Du bist so sündig. You should love your wife as Christ loved you. Du solltest deine Frau lieben, bitte schön. That's putting a trip on somebody. Das ist eine Verpflichtung, die da aufgelegt wird. That's what the scripture says. Let's go to you'll see it here. Go to slide 13. 13. Being manifested that you are a letter of Christ, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. God is the one who writes it on the heart. Gott ist derjenige, der das auf das Herz hineinschreibt. The Holy Spirit is the one who impresses it. Der Heilige Geist ist der es da auf das Herz drängt. I was at a conference once and they had these banners all over the auditorium. Ich war mal auf einer Konferenz, da gab es überall so Banner im ganzen Saal verteilt. They said all these different things. Da waren all diese Sachen geschrieben. But this one said prayer. Beim einen stand Gebet. Prayer. Gebet. Prayer. And I just couldn't get my prayer. It was like neon lights or something. It was like prayer. Neonlicht. Prayer. Beten. And it was just like the Holy Spirit was writing it in my heart. He was just like, he was going like, prayer, prayer, prayer. I was like, prayer, prayer. And so like, prayer, prayer. Gebet. And so it took on a whole new meaning just suddenly in my life. It was like God was just going, prayer. Gott hat da hineingeschrieben, Gebet. And then you say to someone, prayer. Gebet. What, are you crazy? Bist du verrückt? No, it's prayer. Gebet. Prayer. Gebet. It feels like it's written right in my heart. Hineingeschrieben in mein Herz. Gebet. It's burning in me to pray. Es brennt in mir. Gebet. But that's the Holy Spirit. Und das ist der Heilige Geist. And, but we don't recognize that's the Holy Spirit. Aber wir erkennen nicht, dass der Heilige Geist Somehow ist. We think that that's us. Und wir denken, das sind well, wir. I want to pray. Ich möchte hier beten. I want to sing. Singen. I want to build banners. Banner bauen. Don't you all want to build banners with Wollt me? Wollt ihr nicht alle mit mir What's wrong Banner bauen? With you? Was bei euch verkehrt, bitte? By the way, Nur mal nebenbei. In May there's another March for Jesus. Im Mai gibt es einen weiteren Jesus-Marsch. For Jesus. Marsch für Jesus. Written in my heart. In mein Herz geschrieben. Isn't it written in your heart? Ist es nicht in deinem Come Herz on, get with it. Hey, auf geht's bitte. Wo seid ihr? See, that's just bondage. Das ist Knechtschaft. But we pray. Aber wir beten. God work in their heart. Gott, wirk in ihrem God Herzen. Teach them what you're teaching me. Lehre sie auch, wie du es mir lehrst. This is the new covenant. Das ist der neue Bund. And what does it say? Und was sagt er? Go to slide 15. We are servants of a new covenant. Wir sind Diener eines neuen Bundes. Not of the letter. Nicht des Buchstabens. That means we don't take Bibles. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt die Bibel nehmen and smack someone on the head with it. Und das soll jemanden drüber zwiebeln. Don't you know? Weißt What's wrong du das with nicht? You? By his stripes you were healed. Durch die Striemen bist du geheilt. Love your wife. Lieb deine Frau, Come on. Bitte. Love your kids. What's wrong with you? Sein. Ja, lieb die Kinder. And we're expecting from them. Wir erwarten es von just ihnen. Just do it. Mach das Don't doch, you know, bitte. Nike, just do it. Nike, mach's einfach. Where were you last week? Wo warst du letzte Woche? Don't you say that you should not forsake the assembling of the brethren? Solltest du nicht die Versammlung hier einfach nicht verlassen? Didn't you give your tithe this week? Zu deinen Zehnten gar nicht gegeben. You want to be blessed by God? Möchtest du nicht von Gott gesegnet? Just do it. It's written. Mach's einfach. Just do it. Das steht da geschrieben. That's not New Testament. Nicht Neues Testament. That's like new wine in an old wineskin. Neuer Wein in alten Weinschlauchen. But we are servants of a new covenant. Wir sind Diener eines neuen Bundes. Means we're helping people to orient to the fact that they cannot do it. Wir helfen Leute, dass sich daran ausrichten, dass sie erkennen, dass sie es selbst nicht tun können. So we have a lot of fun. So haben wir viel Spaß. Because our ministry is to lift burdens. Weil unser Dienst besteht darin, einfach Lasten an den Leuten abzunehmen. So one guy came up to me one time. He said, es kam mal jemand zu mir und sagte, I'm so sorry, I wasn't in church last week. Tut mir so leid, ich war nicht in der Gemeinde. In the evening, it was. Am Abend. He said, I don't know how to say this, but I. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. I went out and got drunk. Ich habe mich stattdessen betrunken. I thought, you know what? Weißt du was? The best thing you've ever done. Das Beste, was so, du je gemacht hast. So self-righteous, you're so religious. Du bist so selbstgerecht. It's probably the best thing that happened to you all week. Vielleicht war das Beste, was dir passiert ist die ganze Woche. Because now you're at null, you're at zero, just like the rest of us. Jetzt bist du genau unten, wie der Rest von uns. Now you're at the starting point. Bist wieder beim Beginn. Now you can begin. Jetzt kannst du anfangen. Before last week, 2 weeks ago, you were so self-righteous. So davor, letzten 2 Wochen warst du so selbstgerecht. You walked around with the biggest Bible. Mit der größten Bibel. Looked at people. Where were you? Wo warst du? Where were you? Wo warst du? I was here. Where were you? Ich war hier. Wo warst du? What's all that about? Worum geht's denn da? That's bitte? Just all flesh. Alles Fleisch. That has to be disciplined out. Das muss einfach herausdiszipliniert werden. That's a servant of an old covenant. Das ist ein Diener des alten Bundes. Wherever pride surfaces, you're in the old covenant. Wo auch immer der Stolz an die Oberfläche kommt, bist du im alten Bund verhaftet. Because there's no pride in the new covenant. Im neuen Bund ist kein Stolz. Because it's all about God. Denn da dreht es sich nur um Gott. Plan. Jesus gave everything to purchase our redemption. Es geht nur um Gott, des Vaters Plan. Der Sohn, Jesus, der alles getan hat für die Erlösung. And the Holy Spirit is writing his word in my heart. Der Heilige Geist, der sein Wort in mein Herz hineinschreibt. All I can do is make myself available. Alles, was ich tun kann, ist, dass ich mich einfach dafür bereithalte. So that maybe, dann vielleicht, like the Apostle Paul, der Apostel Paulus, one day I'll say, vielleicht sage ich dann eines Tages einmal, 1. Corinthians 15, 10, 1. Korinther Kapitel 15, Vers 10, I am what I am, ich bin, was ich bin, by the grace of God, durch die Gnade Gottes. And yet, und doch, I worked harder than them all. Habe ich härter gearbeitet als alle anderen. meaning the other apostles. Er meinte mit die anderen Apostel. I worked harder than all the other apostles. Ich habe härter gearbeitet als all die anderen Apostel. And yet, und doch, it wasn't me. Das war ich nicht. It wasn't me. Es war nicht ich. Do you get the point? It wasn't me. Versteht ihr das? Es war nicht ich. It was the grace of God that was with me. Es war die Gnade Gottes, die bei mir war. He got it. He was the apostle of grace. Er hat es begriffen. Er war der Apostel der Gnade. He understood the difference between a sailboat and a rowboat. Er hat den Unterschied verstanden zwischen einem Segelboot und einer Rudergaleere. People just rowing and rowing and Sie rowing. Rudern und rudern und rudern. Discipline. Perseverance. Disziplin. Durchhalten. Durchhalten. Durchhalten. This is the New Testament. Let's Neues go. Testament. Jetzt wird es noch härter. Ja. One, two, three, go. Sunday. Sunday. Sunday. Sunday. Sunday. Sunday. You think I'm doing it? I got it down. I got the rhythm down. That's the way it is. And then you start getting tired. Dann wird man aber müde. Tired. Müde. I used to go to so back in 1981. Und 1981. I went to church Sunday morning. Dann bin ich in die Gemeinde gegangen am Sonntag in der Früh. And Sunday night. Sonntag am Abend. I studied Monday night. Am Montagabend habe ich studiert. I taught the Bible Tuesday night. Am Dienstag habe ich die Bibel gelehrt. I went to church on Wednesday night. Am Mittwoch war ich im Gottesdienst. I song led in another church on Thursday night. Am Donnerstag habe ich woanders Gesangsdienst gemacht. I did outreach on Friday night. Am Freitag habe ich Outreach gemacht. Saturday I worked. Am Samstag habe ich gearbeitet. Saturday night we did visitation. Am Samstagabend haben wir Besuchsdienst gemacht. The only time I saw my wife in the whole week. Die einzige Möglichkeit, wo ich dann meine Frau sehen konnte, die ganze Woche. Is while I was lying on the couch on Sunday afternoon trying to get just rest. Das war am Sonntagnachmittag, wo ich versucht habe, irgendwie ein bisschen zur Ruhe zu kommen. I thought, what is this? Was ist das? Abraham didn't live like this. Abraham hat nicht so gelebt. Noah didn't live like this. Noah hat nicht so gelebt. Jacob didn't live like Jakob this. Jakob hat nicht so gelebt. What? How has this created itself? Wie ist das zustande gekommen? I'm just doing, because if I stop, someone's going to yell at me. Ich versuche nur alles zu tun, weil wenn nicht, wird jemand mich irgendwie anschreien. And then I had to be at the prayer meeting at 6:30 Monday, Wednesday and Friday. Und dann sollte ich im Gebetstreffen sein um 6:30 Montag, Dienstag und Freitag. I used to drag myself to these prayer meetings. Und dann habe ich mich dahin geschleppt. In my work clothes. Meine Arbeitskleidung. Pastor would say, hey, you're kind of late. Pastor sagt, na klar, ein bisschen spät, ne? Yeah, I'm late, all right. Naja, ich bin zu spät. Passt schon. Let's go outside and I'll show you how late I am. Lass mal rausgehen und zeige ich dir, wie spät es ist. He was a pretty tough guy. He was a tough guy. Ja, der war schon ein bisschen nicht leicht. Someone comes and they say, can you pray for me? Kannst du mich beten? Just not making it. Irgendwie geht's dann gar nicht mehr bei mir. That's great. Okay. That's good news. Gute Nachricht. That's good news. Finally. Endlich. Praise Jesus. Hallelujah. Maybe before I pray for you, we'll just start to praise Jesus. Thank you, Lord. Bevor ich für dich bete, vielleicht können wir einfach finally, den Herrn preisen. I'm Endlich. Having difficulty loving my husband. Ich habe Schwierigkeiten, meinen Ehemann zu lieben. Praise Jesus. Thank you. Preisen Thank den Herrn. You. Thank you. That's great. Danke. Because you're not supposed to be able to do it. Only the Holy Spirit can do it. Dann solltest du selbst nicht in der Lage sein, das zu tun. No. Das kann doch nur der Heilige Geist durch dich. Now, if the person said, "Pray for me," the Holy Spirit's having trouble loving my husband. Ich habe nie gesehen, dass jemand sagt, "Oh, bete für mich." Der Heilige Geist hat Schwierigkeiten, meinen Ehemann zu lieben. I don't think so. Ich glaube nicht, I don't dass think so. I don't think he has trouble. I think he has trouble doing it through you. Weil er vielleicht Schwierigkeiten dabei hätte. So, ich glaube eher, er hat Schwierigkeiten, dass Now we're getting to the point. We durch dich zu tun. Jetzt sind when wir I begin Punkt. To come to the end of myself, so komme ich zu meinem eigenen this Ende. Is good news. Gute Nachricht, wenn ich this where so many people faint. Weil so viele Leute werden schwach, God sehr müden. God is bringing us down and we're pushing up and he's Gott going bringt down. Uns da einfach like herab, nimmt uns herab. We're like, no! Nur, nein, nein, And we're just burning out and getting frustrated. Und wir brennen aus, wir werden frustriert. Because we think if we hit the bottom, God's going to be upset. Denn wir denken, wenn wir da auf dem Grund irgendwie anstoßen, dass Gott sich dann aufregt. God is the one pushing us down. Dabei ist es Gott, der hier der sagt, komm ein bisschen noch. He's almost there. Komm ein bisschen noch. Yeah, ja, wir haben es gleich, komm. He's down, yay, ja. We win. Wir haben gewonnen. person comes and says, God, I'm so sorry. Es tut mir so leid. I failed the test. Ich habe versagt in der Prüfung. I can't love that teenager. Ich kann diesen Jugendlichen nicht lieben. Why you gave me that teenager as a son? Warum hast du diesen Jugendlichen kid is impossible. Als Sohn gegeben? Dieses Kind ist einfach unmöglich. I can't do ich gehe auf, es ist vorbei, es ist no love in me for that kid. Es ist keine Liebe mehr dafür. And God says, you just passed the test. Gott sagt, perfect. Ja, bestanden. You passed. Bestanden. Because there is no love in you. Weil dir ist keine Liebe. For this kid. Für I'm waiting 7 years for you to say that. Ich habe jetzt 7 Jahre darauf gewartet. I'm waiting and waiting for you to come around. That you can just really grasp vorbeikommst und plötzlich begreifst the essence of the New Testament. Das Wesen des neuen Bundes. It's me. Das bin ich. I'm the one who does it. Ich bin derjenige, der es tut. In circumstances and situations, in Umständen, in Situationen, and we come again and again and again and again to the same place. Und da kommen wir immer wieder und immer wieder an den gleichen Punkt. And sometimes, und manchmal, we think God is so angry. Denken wir, Gott ist so zornig. And God is smiling. Gott lächelt noch. And saying, it's about time. Jetzt wird es aber Zeit langsam. Now let me do it. Wir sind langsam Zeit geworden. Lass let mich me es jetzt do machen. It. Lass mich es machen. I want to read something that Oswald Chambers said. Ich werde etwas lesen, was Oswald Chambers gesagt hat. This is a devotional book that I've had since I was 19 years old. Das ist ein Andachtsbuch, das hatte ich schon seit 19 etwa gehabt. And it starts in slide 25. This is called My Utmost for His Highest. Das kommt aus einem Buch, mein Äußerstes vor sein Höchstes. How many people have that? Yeah, a few people have that. Einige haben das. Everybody should have it. It's like a second Bible, you know. Es ist wie eine zweite Bibel. It's the closest thing to the Bible. It's not the Bible. Of course, it's not the Bible, you know. Nicht die Bibel, aber es ist ganz nah. But it's like classic devotion. Ein echter Klassiker. You read it, you think, für die Andacht. Whoa. Jesus und denkst, wow. Like cannonballs. Kommt so wie Kanonenkugeln. I was reading this when I was 19. This is before I got married to Mary. Bevor ich geheiratet habe. And these troublesome times as 19, 20-year-old, 21-year-old. Und mit diesen Schwierigkeiten, die man so als 19-Jähriger, als 20-Jähriger hat. Where am I going with my life? Wo geht da mein Leben hin? I got problems here, problems there, and überall Probleme hier, dort, Schwierigkeiten. And then I began to read this, and I just fell in love with July 6th. Und dann habe ich angefangen, das zu lesen, und habe mich total verliebt in den 6. Juli. And I've read it maybe a couple hundred times in the last 30 years. Das habe ich vielleicht hunderte von Malen gelesen in den letzten 30 Jahren. It says this: We always have visions before a thing is real. Aber bevor eine Sache sich bei uns verwirklicht. When we realize the vision is real, it is not real in us. Sehen wir sie immer innerlich voraus. Wenn wir erkennen, dass die innere Schau uns etwas Wahres zeigt, you know why? Aber in uns noch nicht sichtbar ist, you know why? Because there's so much of me still there. Weil eben noch so viel von mir drin ist. God does something, Gott macht etwas, and then I boast, it was me. Und dann rühme ich mich und sage, ich war's, ich war's. God does something, and then Gott macht etwas. Und dann sage ich, ja, ja, hier, ich war's. Then it is time that Satan comes in with his temptations, and we are apt to say, it is no use to go on. Dann wird es an der Zeit, dass der Teufel kommt mit seinen Versuchungen. Und wir haben das Gefühl, es hätte gar keinen Zweck, es weiter zu versuchen. Satan's always tempting me to boast. Er versucht immer, mich dazu zu bringen, dass you ich mich rühme. Great. You did really good. There's nobody so like you. I mean, there's been singers, but now, I mean, there's nobody Singer. Like you. Niemand so wie du. There's no one who's ever played that piano like you. Niemand so das Klavier gespielt wie du. There's no one who's ever done ushers like you. Niemand hat so gut den Saal geordnet wie du. I mean, we've had people at the Connect Point, but nobody like you. Wir hatten schon Leute beim Connect Point, aber na wow, du, I mean, aber schau. We've had people put away chairs, but I mean, come on. Wir haben schon Leute in Stühle weggeräumt, aber wenn man dich da sieht. Nobody as strong as you. Na, niemand macht das so wie chairs. Du. You can put four chairs at a time on that. Vier Stühle auf einmal. Du bist. You the man, come on. You du the bist man. Der Mann. Na, schau. The man. And then we kind of, yeah, I'm the man. That's right. That's right. Ja, aha. And that's the time Satan comes in with temptation, right? Das ist die Zeit, wenn Satan dann hineinkommt mit Versuchungen. Feel good about yourself. Come on, put your shoulders back. You good, man. Ja, komm, hey, ja, geht's dir gut, okay. Ja. God gives us the vision. Gott gibt uns den which Eindruck. For me, I wanted to serve God. Für mich war das, dass ich einfach Gott dienen wollte. To be a vessel useful to God. Ich wollte einfach ein Gefäß sein, nützlich für Gott. God gives the vision, then he takes us down to the valley. Gott gibt uns den Eindruck, diese Vision vom Gipfel her, und dann geht's hinab ins Tal. To batter us into the shape of the vision. Um uns in die Form der Vision zu bringen, die er uns gezeigt hat. And it is in the valley that so many of us faint and give way. Und hier unten in dem Tal der Niederung geben so viele von uns auf und verlieren Kraft. In so many valleys. Das sind so viele Täler. This is it. Wo denken, das war's jetzt. I don't know how to tell anybody, but I'm not. Ich weiß nicht, wie es noch irgendwem sagen soll. Es ist vorbei. I guess I'll tell him on Sunday. Ich glaube, ich werde es ihm vielleicht am Sonntag right sagen. After I preach, I'll tell him that's it. That's the last message. Direkt nach der Botschaft werde ich sagen, das war die letzte jetzt. And God takes us down. Und Gott nimmt uns da hinab ins Tal. Until we're just about to give up. Bis wir da kurz davor sind, aufzugeben. So that we realize it's him. Let's go. Und dass wir erkennen, dass er es ist. Every vision will be made real if we have the patience. Jede Vision, die Gott uns gibt, wird verwirklicht, wenn wir nur Geduld haben. The vision is not a castle in the air, but a vision of what God wants you to be. Gott führt uns keine unerreichbaren Luftschlösser vor Augen, sondern er zeigt uns, wie wir hier auf der Erde werden sollen. Let him put you on his wheel and whirl you as he likes. Erlaube dem großen Töpfer, dich auf seiner Töpferscheibe zu drehen, wie er will. And this is the part I like the best. Und das mag ich am meisten jetzt. As sure as God is God and you are you. Dann wirst du so sicher wie Gott Gott ist und you du turn, du bist. You will turn out exactly in accordance to the vision. Am Ende genau so sein, wie er es dir gezeigt hat. Don't lose heart in the process. Aber verliere dabei nicht den Mut. One last verse. Go to slide 22. Letzter Vers. We have this treasure in earthen vessels. That means human bodies. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das heißt in menschlichen Körpern. So that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves. Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei, nicht aus uns. That's why it goes on to say, "Don't faint." Und deshalb heißt er immer weiter, praktisch. Werde nicht schwach. Just werde nicht receive mercy. Werde nicht müde. Empfange Barmherzigkeit. This is the most incredibly unusual plan. Und das ist einfach der ungewöhnlichste und außergewöhnlichste Plan. Frail human bodies. So zerbrechlich wie wir sind, menschliche Körper. With spirit beings inside. Aber geistliche Wesen in. Made in the image of God. Gemacht im Ebenbild Gottes. Purchased by Jesus. Erkauft durch Jesus. The guarantee of eternal life. Und mit der Garantie des ewigen Lebens. Infused with the Holy Spirit. Und dann bevollmächtigt mit dem Heiligen Geist. And work out your salvation. Und dann wirke deine Errettung aus. You mean God's inside me? Gott ist in mir. But I'm still human. Ich bin immer noch Mensch. Yeah. Ja. Work it out. Lass es einfach ausleben. Figure this thing out, but just remember one thing. Lass es sich auswirken in deinem Leben. It's God. Aber eine Sache, who's darum geht's. Working in you. Don't es ist Gott. Der in dir wirkt. He's working in you. Bitte vergiss das nicht. And so we go by faith. Und so gehen wir im Glauben. Amen. It's not us, it's him. Amen. So, let's pray. Lass uns beten. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend and hier. You're a Christian. Und du bist Christ. And you've been frustrated. Und du bist vielleicht frustriert. You're borderlining bitterness. Und bist so hart an der Grenze zur Bitterkeit. You're confused. Du bist verwirrt. You're angry. Zornig. The only way out of that. Die einzige Möglichkeit, da herauszukommen. Is just to lift your heart toward heaven. Ist einfach, dass dein Herz aufmachst und hebst say, Father, zum Herrn. Thank you. Vater, danke. Thank you for this place. Danke für diesen Platz, an dem ich mich befinde. It's a place where I realize. Ein Platz, wo ich erkenne. For sure. Ganz sicher. That it's not me. Dass ich es selbst nicht bin. And I thank you for it. Und ich danke dir dafür. I'm happy that you've brought me here. Und ich bin glücklich, dass ich endlich hier bin. I'm peaceful. Ich habe Frieden. That I can be here. Dass ich hier sein darf. And know that I'm loved. Und wissen darf, dass ich geliebt bin von dir. And know that there's no condemnation. Dass es keine Verdammung gibt. That I can feel weak. Ich darf mich schwach fühlen. I can be afraid. Ich darf auch Angst haben. It's okay. Und es ist there's okay. No condemnation. Keine Verdammung. You're here with me. Du bist direkt bei mir. Pray with me. Bete mit mir. Jesus. Jesus. I want to be oriented to grace. Da ausgerichtet sein zur Gnade hin. I want to breathe in your power. Ich möchte einfach deine Macht, deine Kraft einatmen. I want to release the Holy Spirit in my soul. Den Heiligen Geist in meiner Seele einfach freisetzen. Fill me. Fülle mich. And release me. Und setze mich frei. Set me free. Lass mich frei. Setz mich myself. Frei. Lass mich frei von mir selbst. Set me free from my thoughts. Meine Gedanken. And my own efforts. Und meinen eigenen Anstrengungen. Just help me to rest. Hilf mir, einfach zur Ruhe zu kommen. In you. In dir. I thank you. Dafür danke ich dir. I don't have to do anything. Ich muss da nichts tun. Lead me in the way. Leite mich auf deinem Weg. Teach me. Lehre mich. Show me the next step. Zeig mir den nächsten Schritt. I pray. Darum bitte ich dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Maybe you're here tonight. You've never given your heart to Jesus. Vielleicht bist du hier und hast dein Herz Jesus noch nie gegeben. If you died tonight, wenn du heute sterben würdest, where would you go? Wo würdest du hingehen? Pray a simple prayer with me. Bete ein einfaches Gebet. Jesus. Jesus. Thank you for dying on a cross for me. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Come into my life. Komm in mein Leben. Cleanse me. Reinige mich. Forgive me. Bitte vergib mir. Receive me. Empfange mich. Into the family of God. Hinein in die Familie Gottes. Jesus. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben.